Diener. Ich wollte so einen Diener nicht. Nun, verzeihen Sie mir die Redensart. Da bringe ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräulein Schwester. War es nicht so, Schwester? Gib er her. Sie soll so gut sein, es mein Herr bitten und es übergeben. Mein Herr versteht den Rummel. Er weiß, dass der Weg zu den Fräuleins durch die Kammermädchens geht, bilde ich mir ein. Die Jungfer soll also so gut sein, lässt mein Herr bitten und ihm sagen lassen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungfer auf ein Viertelstündchen zu sprechen. Mich? Verzeihen Sie mir, wenn ich ihr einen unrechten Titel gebe. Ja, Sie, nur ein Viertelstündchen. Aber allein, ganz allein, insgeheim, unter vier Augen. Wenn ist es ihr am gelegensten, Jungfer? So in der Dämmerung? Wie meint er das? Sein Herr kann kommen, wenn er will. Und damit packe er sich nur. Herzlich gern. Hör doch noch auf ein Wort. Wo sind denn die anderen Bedienten des Majors? Die anderen? Dahin, dorthin, überall hin. Wo ist Wilhelm? Der Kammerdiener. Den lässt der Major reisen. So? Und Philipp, wo ist der? Der Jäger. Den hat der Herr aufzuheben gegeben. Aber Martin? Der Kutscher. Der ist weggeritten. Und Fritz? Der Läufer? Der ist avanciert. Wo war er denn, als der Major bei uns in Thüringen im Winterquartier stand? Er war wohl noch nicht bei ihm. Oh ja, ich war Reitknecht bei ihm, aber ich lag im Lazarett. Reitknecht? Und jetzt ist er? Alles in allem. Kammerdiener und Jäger, Läufer und Reitknecht. Das muss ich gestehen. So viele gute, tüchtige Leute von sich zu lassen und gerade den Allerschlechtesten zu behalten. Ich möchte doch wissen, was sein Herr an ihm fände. Vielleicht findet er, dass ich ein ehrlicher Kerl bin. Ja, man ist verzweifelt wenig, wenn man weiter nichts ist als ehrlich. Wilhelm war ein anderer Mensch. Reisen lässt ihn der Herr? Oh, Wilhelm wird sich alle Ehre auf seinen Reisen machen. Er hat des Herrn ganze Garderobe mit. Was? Er ist doch damit nicht durchgegangen. Das kann man nun eben nicht sagen. Sondern als wir von Nürnberg weggingen, ist er uns nur nicht damit nachgekommen. Oh, der Spitzbube. Es war ein ganzer Mensch. Er konnte frisieren und rasieren und parlieren und charmieren. Nicht wahr? Wonach hätte ich den Jäger nicht von mir getan, wenn ich wieder Major gewesen wäre? Wem hat er ihn denn aufzuheben gegeben? Dem Kommandanten von Spandau. Der Festung? Die Jagd auf den Wellen kann doch da auch nicht groß sein. Oh, Philipp jagt da auch nicht. Was tut er denn? Er karrt. Er karrt? Aber nur auf 3 Jahre. Er machte ein kleines Komplott unter des Herrn Kompanie und wollte 6 Mann durch die Vorposten bringen. Der Bösewicht. Gut, dass der Major nur noch den braven Kutscher hat. Hat er ihn noch? Ich denke, er sagte, Martin wäre weggeritten. So wird er doch wohl wiederkommen. Meint sie? Wo ist er denn hingeritten? Es geht nun in die 10. Woche, da ritt er mit des Herrn einzigem und letztem Reitpferde nach der Schwemme. Und ist noch nicht wieder da? Oh, der Galgenstrick. Nun ist mir für das Avancement des Läufers bange. Nein, nein, damit hat es seine Richtigkeit. Fritz hing sich an ein liederliches Mensch und machte auf des Herrn Namen überall Schulden und 1000 infame Streiche. Oh, der Bube. Aber ein perfekter Läufer ist er, das ist gewiss. Wenn ihm der Herr 50 Schritte vorgab, so konnte er ihn mit seinem besten Renner nicht einholen. Fritz hingegen kann dem Galgen 1000 Schritte vorgeben und... Ich wette mein Leben, er holt ihn ein. Es waren wohl alles ihre guten Freunde, Jungfer. Der Wilhelm und der Philipp, der Martin und der Fritz. Nun, just empfiehlt sich.